wie herrlich ist Jesu Liebe, was könnte wohl schöner sein? Es glühen ihre süßen Triebe, wie Perlen und Edelstein. Süße Jesu Liebe, ewig frei und rein, sende deine Triebe in mein armes Herz hinein. Sie bietet mir Trost im Leben und ebnet den Pfad der Pflicht, wenn Wolken sich rings erheben, so macht sie das dunkle Licht. Und ob mich auch Freunde meiden, die teuren von dannen ziehen, nichts kann mich von Jesus scheiden, der Himmel ist mein durch ihn. Süße Jesu Liebe, ewig frei und rein, sende deine Triebe in mein armes Herz hinein. Wenn einst in der Heimat droben mein Auge den König sieht, da sing ich ihm hoch erhoben ein ewiges Jubellied. Süße Jesu Liebe, ewig frei und rein, sende deine Triebe in mein armes Herz hinein.